Die Sunday Eve Show, jeden dritten Sonntag im Monat mit Rick Collaire, wird empfohlen von Gunne. We call it cutting. It isn't exactly that. To me, it goes much deeper. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole, create an idea. Ja, hallo, die neueste Ausgabe der Sunday Eve Show, heute für euch, Rick Collaire, mein Name. Eine Stunde hat mal wieder nicht gereicht, deshalb dehnen wir das Ganze aus. Ganz viel neues Material, was jetzt schon auf dem Markt ist, was demnächst auf dem Markt kommt, für euch vorgestellt. Zudem im Interview Nitten aus Toronto mit zwei wunderschönen Tracks und, da bin ich ganz stolz drauf, Jimmy Jones veröffentlicht nächsten Monat im September sein Fabric Mix und aus diesem Anlass ja, gibt es als kleinen Bonus heute einen einstündigen Deutschland-exklusive Live-Mix von Jimmy Jones im Anschluss an meine Vorstellung. Und die fetten Beats im Hintergrund. Heute fangen wir mal anders an. Nicht mit 4/4 Elektronik, sondern ein wenig Beats Hip-Hop. Kommt von Chromatic. Das ist Creative Commons. Man muss dafür nichts bezahlen, kann es frei im Internet herunterladen. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und es fällt mir so gut. Ich habe von dem Album Beats and Pieces Volume 1 4 Tracks ausgewählt und hier zusammengeklebt für euch. Mir gefallen sie sehr gut, ich hoffe euch auch. Fette Beats, hört mal rein. werden wir elektronischer, experimentell elektronischer von Ulrich Treuer. Das Ganze habe ich rausgepickt aus seinem demnächst erscheinenden Album Songs for William, wird erscheinen auf Deep Medi Music. Und Ulrich Treuer als studierter Musiker, der hier mit diesem Album eine Experimental Dub Trilogie beginnt, zeigt sein Können. Und ich denke, für diejenigen, die das interessiert, experimenteller Verspielter ohne Vocals, die werden ihre Freude daran haben. Und ich wünsche viel Spaß. Lang ist das Album und es ist schon auf dem Markt, und das Schöne ist, es kommt mit einem kleinen Comic, wirklich sehr witzig, einer Stumpbox, die ja tolle Sachen erlebt. In dem Sinne ist noch etwas mehr dabei, sehr intelligent und wie gesagt, studierter Musiker. Seit 10 Jahren experimentiert er mit elektronischer Musik und das ist eben hier mit eingeflossen. Ich bin gespannt, als Trilogie erwarten uns noch 2, was da demnächst noch kommen mag. Hi, this is Zev from Wolf and Lamb, and you're listening to the Sunday Eve Show. Hier habe ich ein ganz leckerbissen, ein wunderschönes, warmes, langsames, deepes Teil. 3 AM nennt sich der Track und ist zu finden auf The Way I Feel EP von Denise Curtel, Cutie and Gadi Miss Y. Und ich denke, die Symbiose dieser drei, die Einflüsse, die spürt man, wer eben Denise und Gadi kennt. Ja, ich brauche nicht viel sagen, kommt auf Double Standard im September und ja, hört einfach rein, den gefällt, kaufen. Now your love, it surrounds me like warm blankets on a cold, cold day. And even though you are not here with me, except in spirit, I feel myself raised up. kommen wir zum nächsten Track. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von Jerome and the Coteau du Mans. Und das Ganze nennt sich Ubiquitous Gaze. Zumindest die EP. Ich habe davon You Are The One herausgewählt. Gefiel mir persönlich am besten. Erinnerte mich an diesen ominösen Paul Kalkbrenner-Track. Nun weiß ich nicht, ob Paul derjenige war, der zuerst die Samples verwendet hat. Hier in der Guillaume de Coteau du Mans Version einfach genial, geht unter die Haut und jetzt bin ich ruhig und lass euch hören. Gutes Stück ist bereits erhältlich, kam im Juli auf Circus Company. Für diejenigen, die nicht wissen, Circus Company, letztes großes Machwerk, veröffentlicht bei Nicolas Jaar. Space is only noise. And he said it. With the Holy Spirit's guiding, of course, to the Word. And we'll hands off me. Out of here. Here, take this 9mm to that boy. Die Fachwelt ist sich einig, was ihr jetzt hört, ist richtig gut. Das ist Agnes aka Cavalier und das ist ein Album, beziehungsweise ich habe ein paar Tracks von diesen 19 Tracks umfassenden Album herausgepickt, zwei mit diesem anfänglichen Interlude. Das Album nennt sich A Million Horses, ist oder kommt nächste Woche auf den Markt auf Trampoate Community und wird als Raw, Deep and Cutting Edge Sound beschrieben. Die Trampoate Community Macher waren so begeistert von dem 2008 erschienenen Track YDAM oder EP, dass sie von Agnes unbedingt ein Album bzw. mehr Tracks forderten. Hier habt ihr jetzt das Album. Mir gefällt es sehr gut. Darum ist es in der Show und ja, viel Spaß. Accelerator.com gibt es einen Free-Track, den Link habt ihr zur Description dann dabei, wenn der Podcast online geht. Wem das nicht reicht, der muss wohl dann noch warten die paar Tage und kann in den hiesigen Plattenläden, Webshops und MP3-Stores dann A Million Horses kaufen. Es geht flott weiter. Inksec vs. Truk Unhinged auf Crosstown Rebels angesetzt. Release Date 5. September. Die EP darum nennt sich Westbound EP. Und ich muss sagen, Inksec lese ich in letzter Zeit sehr oft. Gefällt mir gut, was von ihm kommt. Und ja, das Label an sich, Crosstown Rebels, ist für mich momentan auch ein ja, ein Sahnestück, ein Liebling. Die machen sehr, sehr gute Arbeit. Und von denen werdet ihr definitiv in der Sunday Eve Show nächster Zeit noch mehr hören. Viel Spaß. Show mit Rick Kulair, die neuesten, heißesten, aktuellsten Tracks in der Vorstellung. Mal wieder etwas auf Left Room, wird auch am 5. September erscheinen, ist von Matthew Burden und Nick Lawson, nennt sich Blado. Das ist der Original Mix. Das Original, neben diesem wird es noch Tollfree and Russell Remix geben, Inksack eben, ich sagte, es tut viel momentan, Laura Jones Remix und ein Nix Dashi Sheldub, der als Digital Only angekündigt ist. Viel Spaß! haben wir eine neue auf Culeprint, wird am 24. August erscheinen, kommt von Shanky und nennt sich Oasis. Das ist das Original. Ich hatte noch überlegt, den Joseph Remix zu spielen, der hat mir auch sehr gut gefallen. 4-Track-EP, ja, was soll ich sagen, auch sommerlich, frisch und in dem Stil, wie ich vorgelegt habe, geht es eben schön weiter. Ihr seid immer noch bei der Sunday Eve Show in der Vorstellung, das Neueste, Beste, demnächst erscheinende. Viel Spaß! Das Nitten-Spezial, zwei Tracks, die aus der Late Night Live EP entnommen wurden. Der zweite Blink Twice wird auf der Get Lost 4 Compilation auf Crosstown Ribbles, selected by Damien Lazarus, erscheinen. Die Get Lost 4 nicht in dieser Sendung vorgestellt, aber in der nächsten. Ich sagte es, Crosstown Ribbles ist momentan ein Favorit von mir. Hört einfach rein, das Interview in Englisch mit ihm, er erzählt ein paar Worte über sich und danach machen wir in dem Stil weiter. Ihr dürft gespannt sein. Hi, this is Nitin and you're listening to the Sunday Eve Show. Hello, and thank you for your time. When did you start to produce, to make music? Making music is something that I've been doing starting, you know, 4 or 5 years ago with friends, as I didn't really know so much of what was going on when I first started. So I would work in the studio with some friends who really knew what they were doing, and I learned a lot from working with them. And over the last 2-3 years, I've kind of started working more independently on my own on tracks, and just trying to do stuff more just on my own so I can get my own thoughts and ideas across a little bit better. Analog stuff? I really feel the warmth in analog gear over the soft synths. I do use soft synths as well, but when I'm able to use my analog stuff, it's a sound that I feel sometimes can't be created on the soft synths, and I really love using them. Oh, welcome back to a late night live EP, because my favorite track is the 9-in-1. I love this track, I really can say. Oh, thank you. You're welcome. And I would like to ask for some background information, for some feelings. That EP was the second EP I'd ever done. So it was the first thing I'd done in a while. And I wanted to do, instead of just doing, you know, a couple tracks with a couple remixes, I wanted to be able to put something out that was a little bit more diverse, to show, you know, just different sides of me. The late night life was something, you know, I grew up on electro, and you know, where I grew up was 2 hours from Detroit, so I was very influenced by Detroit techno, Detroit electro. The late night life kind of represents that sort of that sound of electro and reminiscent of stuff that I used to hear when I was really young and just getting into this music. Blink Twice was definitely more of a dark dance floor sort of track. That was the one I thought a lot of the DJs would play. And I think that was, based on the feedback we got, they definitely played the Blink Twice and the 9-in-1 tracks. Those were the ones that did the best. To me, that's what I wanted to do, is something a little bit more well-rounded for my second ever EP. So that was sort of the thought process behind it. Twice was caught by Damien for the Get Lost 4 compilation on Crosstown Rebels coming in September this year. What was your feeling as you heard about that? I was really happy and surprised, and I've known Damien for a very long time. We've been booking him in Toronto since pretty much the first time he's come here, and he's become a very good friend of all of ours. And immediately when he heard the track, he had been supporting it from day one on his charts and in his DJ sets all over the world. And I knew he really loved the track. When I found out about the compilation, it was very exciting for me. You know, Crosstown's one of my favorite record labels, so to have any association with it is great, and I really respect Damien and what he does musically and how he always pushes the envelope. So for me, it was a real honor to have my track a part of this really special compilation. Can we expect from you in the near future? Right now, I've done a remix, first remix I've done all year, and it's actually for a new label, Canadian label out of Vancouver, called Rhombus Music. I'm currently also working on a remix with My Favorite Robot. We're doing a remix of an Adult Napper song under one of his aliases, which will be coming out on My Favorite Robot Records. I have an EP coming out on a label from London called Save You Records. Very, very cool label run by these artists, Dead Echo. I would like to put out an album next year, so I'm trying to pull together some tracks. Okay, I'm very looking forward. For the interview. Okay, bye. The genius of the crowd. There is enough treachery, hatred, violence, absurdity in the average human being to supply any given army on any given day. And the best at murder are those who preach against it. And the best at hate are those who preach love. And the best at war, finally, are those who preach peace. Oh, Freunde, ich bekomme gerade Gänsehaut. D.O.P., The Genius of the Crowd, ist kein neues Meisterwerk, ein älteres. Ich habe es damals versäumt, jetzt wurde es mir geschenkt, sage ich, auf der Various Artists Heartbeats Compilation erscheinen wird jetzt am 12. September auf Supplement Facts. Und ja, ich habe D.O.P. gewählt. Es ist auf der Compilation natürlich noch mehr enthalten, insgesamt 10 Tracks. Aber dieser eine hier, was soll ich sagen? Ich höre jetzt auf zu reden. Understanding solitude, they will destroy anything that differs from their own. Not being able to create art. They will not understand art. They will consider their failure as creators only as a failure of the world. Not being able to love fully, they will believe your love incomplete, and then they will hate you. And their hatred will be perfect, like a shining diamond, like a knife, like a mountain, like a tiger, like hemlock, their finest art. A mountain, like a tiger, like hemlock, their finest art. Remember, you promised you'd come back. Promise. Billy, I just want you to know, I think you're the sweetest guy in the world. And the most handsome. Thank you. Ihr hört immer noch die Sunday Eve Show, frechlich squeezed heute, inzwischen in der zweiten Stunde. 50 Minuten extra Bonusmaterial, noch mehr Neuheiten. Im Hintergrund hört ihr die russische Formation Easy Changes und die bringen im September erscheint deren aktuellste EP, The Lion is Also a Good Drummer, wird erscheinen auf Mean Records und ich habe mir von der EP Burlesque herausgefischt. Ein ruhiges, entspanntes, deepes Teil. Ich beginne die zweite Stunde, ich will sagen entspannt, baue es langsam auf und ihr dürft gespannt sein. Thank you. in it. No. It's legal. It's all against the law. Und ich kann es wirklich sagen, das ist Mark Antona und ich habe hier zwei Tracks von ihm, denn das liegt daran, er veröffentlicht ein neues Album auf Dissonant, kommt im September, nennt sich Rules of Madness und ich habe es gehört, war sofort begeistert, 10 Tracks in diesen deepen, nach vorn pushenden Tech House. Ihr hört gerade hier All Against the Law und danach illegal ist das ja nicht. Das ist vollkommen legal und wunderschön. Ihr hört es, ich bin fasziniert, ich liebe den Sound. Ich hoffe ihr auch und jetzt bin ich ruhig. Genießt ihn, genießt die 2 Tracks bei Mark Antona. It's all illegal. I would like to try that on. Seid bei der Sunday Eve Show regulär präsentiert. Heute in 2 Stunden das neueste, beste, deepeste, ja, einfach geiles Zeug für euch. Yeah. Which is the type of us? that actually make you fly. It actually make you enjoy awesome music. es klickt und klackt weiter. Das ist Shlomi Aber mit Who Said That? Ist eine Double EP. Das andere Stück heißt Coconuts und erscheint auf BS1 in Kürze. Es rockt, es knallt, es klickt und klackt und macht jede Menge Spaß. Oh, it feels so good. I feel like $1 million. Spread around and do my thing. Spread the cash. The brush with mad attitude. I'm just another filthy dog. Yeah, one of those filthy, filthy dogs. Hit the greens and spread the strings. Stop balding. Bleiben dabei bei diesem schönen treibenden Sound. Ben Ho Nightlight ist das gute Stück auf der EP Maria und wird auf Kindisch erscheinen. Hat die Nummer 36. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Hier haben wir etwas Sommerliches. Tim Xavier, Cold Fresh Air. Passt eventuell zum Wetter, wo es heute richtig warm draußen war. Ist auf der Stepping Into the Unknown EP Try Tracks auf Klink Recordings und erscheint kommende Woche. Apropos Klink, was ich auch noch empfehlen kann, ist der Kamea Mix, der schon erschienen ist. Der kam im Juli. Kamea ist der Label-Boss von Klink Recordings und hat einen wirklich sehr schönen 21 Tracks umfassenden Mix da veröffentlicht, der hier nicht mit in der Sendung gespielt wird, wäre zu viel des Ganzen. Möchte ich euch ans Herz legen, Klink Recordings. Aber jetzt viel Spaß mit Tim Xavier. kommen wir zu Musik aus der Region, Region Dresden-Sachsen in Deutschland. Ein Double Feature anlässlich guter Freundschaft, ja, wir supporten uns hier in Dresden. Electronic ist hier gefeatured von mir, zwei Remixe und nicht nur Electronic, auch Konrad Küchenmeister, der auf Spur 1 Music veröffentlicht. Ihr seid herzlich gegrüßt. Spur 1 Music gefällt mir sehr gut. Konrad, ja, Multitalent, Talent, Genius, selbst schlechthin. Hammer, muss man gesehen haben. Und was kommt raus, wenn ein Genius musiziert und ein Genius remixt? Ja, jede Menge geiler Shit. Electronic hier, Remix K-Croc von Konrad Küchenmeister, verbessert für die Clubs, für den Dancefloor. Danach den Electronic Panic Remix von Oscar, geht auch in die Beine. Und wenn ich ehrlich bin, erinnert der mich sehr an Daniel Steinberg, der auch einen geilen Scheiß auf seiner Arms and Legs Number One herausbrachte. Keine Ahnung warum, mich erinnert es daran, woran es euch erinnert. Who knows, schreibt mir. Aber ja, Double Feature, Electronic, Peace. Ihr hört die Sunday Eve Show. Rick Collaire präsentiert die besten, schicksten, tollsten, rockigsten Sachen in der Freshly Squeezed jeden dritten Sonntag jetzt auf Play FM und im hiesigen Dresdner UKW auf Coloradio. Hier der Electronic Panic Remix von Oscar, erschien auf Karate Music im Electronic Double Feature. Yeah! Wir kommen zum letzten Track in der heutigen Ausgabe der Sunday Eve Show. Hier switche ich von der schönen tech-hausigen Seite zu Dubstep und das ist George Fitzgerald with Hearts. Der gute wird im September eine Double EP auf den Markt werfen auf Man Make Music, und neben diesem schicken Hearts Track gibt es dann noch ein Fernweh. Ja, das ist der letzte Track. Ich finde, fand, wie auch immer, es war eine wirklich sehr schöne Sendung mit sehr ausgezeichneten Tracks. Und für alle jenen, die meinen, mir da noch etwas schreiben zu müssen, Fragen haben, Anregungen, können dies gern tun auf www.sundayeve.de. Findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, findet ihr das Archiv mit allen Sendungen, die jemals gelaufen sind, eben auch dann diese, und info@sundayeve.de, meine E-Mail-Adresse, wo ich alles empfange. Ja, ich sage danke, danke fürs Reinhören, danke fürs Zuhören, aber nichtsdestotrotz, es gibt noch etwas, was ich sagen muss im Anschluss. Das Jamie Jones Spezial anlässlich der Jamie Jones Fabric 59 Compilation. Yes, es hört heute nicht auf. Der Jamie Jones Mix wurde mitgeschnitten im Garden Festival. In fast 60 Minuten ist ein Deutschland-Exklusiv-Mix. Und ja, ich bin happy. Ich hoffe, ihr auch. Jamie Jones im September dann die Fabric 59. Und ja, jetzt haben wir es geschafft. Ihr hört jetzt noch ein wenig was von George Fitzgerald Hearts. Danke, danke, danke und goodbye.